Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 8. Browns Absicht war, Zeit zu gewinnen. Für ein richtig gutes Geschäft war der Weiße allein der richtige Partner. Der Gedanke daran, dass es ein Fort gab, das fix und fertig für ihn bereitstand, ein richtiges Fort mit Artillerie, regte ihn auf. Ein Fort? Fix und fertig? Mit Artillerie? Ein richtiges Fort? Ein richtiges Fort? Während ich seiner erbarmungslosen, keuchenden Stimme lauschte, konnte ich mir vorstellen, wie er voller Verachtung von seinem Hügel auf Patusan herabblickte. Der Stadtteil, der dem Priel am nächsten lag, machte einen verlassenen Eindruck, obwohl in jedem Haus einige bewaffnete Männer Wache hielten. Plötzlich tauchte ein einsamer, sehr klein wirkender Mann in der verödeten Straße auf. Er ging gemächlich. Brown sah ihn und rief sogleich den Yankee-Deserteur zu sich. Der brüstete sich damit, ein Meisterschütze zu sein. Er ließ sich auf ein Knie nieder, zielte mit sicherem Halt durch die abgehauenen Zweige, schoss und stand sogleich wieder auf, um nachzusehen. Ja! Starker Schuss! Den hast du erwischt! Voll erwischt! Das zeigt ihnen, was wir können. Er steht nicht mehr auf. Gibt ihnen Furcht vor einem überraschenden Tod ein. Das war mir sehr willkommen. Sie waren 200 gegen einen. Und ich gab ihnen etwas zu denken für die Nacht. Nicht einer von ihnen hatte sich vorher so einen weiten Schuss vorstellen können. Dieser Wicht zum Raja gehörte, dieser Kasim, guckte sich fast die Augen aus dem Kopf. Kasim war sehr beeindruckt und auch beunruhigt. Als nächste taktische Maßnahme schickte er einen Boten an Dain Varis. Der solle vor dem Schiff der Weißen auf der Hut sein, das, wie er sichere Kunde habe, den Fluss heraufkommen werde. Dieses Doppelspiel sollte die Streitkräfte der Bugi zersplittern und durch Kampf schwächen. Füllte zunächst den Körper des Toten. Die Abenddämmerung brach herein. Verhüllte zunächst den Körper des toten Mannes, der mit ausgestreckten Armen wie an den Boden genagelt liegen gelassen worden war. Dann rollte das kreisende Und dann rollte das kreisende Himmelszelt der Nacht über Patusan und goss den Schein unzähliger Welten aus. Und wieder. Wieder flammten die großen Feuer auf. Dann fiel einem seiner Männer ein, dass im Boot noch Tabak war. Hey, Captain, ich will noch mal zum Boot. Kann ich gehen? Ich will Tabak holen. Ja, geh von mir aus zum Teufel! Der Mann schwang sich über den Baumstamm und verschwand in der Dunkelheit. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich bin getroffen! Ach, pass auf, Luke! Hört endlich auf, ihr Wahnsinnigen! Wir müssen Pulver sparen! Die Scheiße, Captain! Das wollen wir uns nicht wenigstens sehen. Aber tun! Captain! Hört ihr! Auf dem Hügel! Niemand soll schießen! Hört ihr! Was sagt er? Er sagt, hört ihr auf dem Hügel droben? Hört ihr? Rede! Wir hören! Zwischen den Männern der Bugi-Nation und den Weißen da droben, auf dem Hügel samt denen, die bei ihnen waren, kann und wird es niemals Frieden geben. Cornelius übersetzte. Holt mich auf. Entmutigt saßen die verwahrlosten Piraten mit zusammengepressten Lippen und niedergeschlagenen Augen auf dem Boden, und horchten auf das Jammern ihres Kameraden da unten. Verdammte Dummheit! Ich nehme Tabak! Ich hol den verdammten Trottel! Wozu denn? Ja, das ist schon wahr. Verwundeter kann man hier nicht viel tun. Aber bei dem Lärm könnten die anderen zu sehr ans Jenseits denken, Captain. Wasser! Was? Bitte! Bald hast du genug Wasser. Die Flut kommt. Wasser! Das Wasser wird es besorgen. Endlich kam die Flut und ließ die Klagen und Schmerzensschreie verstummen. Was ist das? Er ist zurückgekommen. Was? Schon? Sind Sie sicher? Ja, sicher. Hören Sie nur den Lärm. Weshalb stimmen Sie dieses Geschrei an? Vor Freude. Er ist ein sehr großer Mann, aber dennoch ist er nicht klüger als ein Kind. Und dieses Spektakel machen Sie, um ihm eine Freude zu bereiten. Wie gelangt man an ihn heran? Er wird kommen, um mit Ihnen zu sprechen. Was meinen Sie? Hier heraufspazieren? Ja, er wird unverzüglich hierher kommen und mit Ihnen reden. Er ist eben ein Narr. Sie werden sehen, was für ein Narr er ist. Das glaube ich nicht. Sie werden sehen, Sie werden sehen. Ich kenne dieses kleine Stinktier. Und dann, Captain, sagen Sie dem langen Mann mit dem Gewehr da, er soll ihn niederschießen. Töten Sie ihn nur und Sie jagen allen einen solchen Schrecken ein, dass Sie danach tun können, was Sie wollen. Bis zum letzten Augenblick, da der volle Tag über sie hereinbrach, loderten die Feuer am Westufer hell und klar. Da, ein Weißer. Dann erblickte Brown in einem Haufen farbiger Gestalten einen Mann in europäischer Kleidung, mit Tropenhelm, ganz in Weiß, reglos. Das ist er. Sehen Sie. Er beobachtet uns. Er kommt hierher. Sie werden sehen. Er kommt zum Verhandeln. Brown blieb auf dem Hügel, bis Jim fast den Priel erreicht hatte. Erst dann kam er herunter. Sie trafen nicht sehr weit entfernt von jener Stelle zusammen, an der Jim den zweiten verzweifelten Sprung seines Lebens gewagt hatte. Den Sprung, der ihn ins Leben Patusans hineintrug. In das Vertrauen, die Liebe, die Zuversicht des Volkes. Wer sind Sie? Mein Name ist Brown. Captain Brown. Und wie heißen Sie? Was hat Sie bewogen, hierher zu kommen? Wollen Sie es wissen? Das ist schnell gesagt. Hunger. Und was hat Sie bewogen? Der Bursche wollte aufbegehren. Wurde aber rot. Meinte wohl, er sei zu erhaben, um sich ausfragen zu lassen. Ich bin eine Ratte, die in eine Falle gegangen ist. Aber wir sind da hineingetrieben worden und auch eine in die Falle gegangene Ratte kann noch beißen. Nicht, wenn man sich von der Falle fernhält, bis die Ratte verendet ist. Meine Leute sind, was sie sind. Aber Gott verdammt. Sie werden doch nicht jeden Tag mit ihrem Fernglas hier herauskommen wollen, um zu zählen, wie viele von uns noch auf den Beinen sind. Nun kommen Sie schon. Entweder bringen Sie Ihre Bande oder Sie lassen uns abziehen, damit wir auf offener See verhungern, bei Gott. Sie verdienen kein besseres Geschick. Ach, und was verdienen Sie? Was wissen Sie mehr von mir, als ich von Ihnen weiß? Ich kam hierher, um etwas zum Fressen zu finden. Worum baten Sie, als Sie hierher kamen? Was haben Sie getan, dort draußen? Nun, ich stehe hier, weil ich einmal im Leben Angst hatte. Wollen Sie wissen, wovor? Vor dem Gefängnis. Ich will nicht fragen, was Sie in dieses Höllenloch getrieben hat, wo Sie anscheinend ganz nette Beute gemacht haben. Können Sie denn nicht verstehen, dass man sich, wenn es drauf ankommt, im Finstern das eigene Leben zu retten, nicht darum kümmert, wer sonst noch drauf geht? 300 Menschen? Können Sie sich denn an nichts Zweifelhaftes in Ihrem Leben erinnern? Versprechen Sie mir, die Küste zu verlassen? und ihre Waffen auszuliefern. Unsere Waffen ausliefern? Erst wenn sie sie uns aus unseren steifen Händen nehmen. Denken Sie denn, ich sei vor Angst verrückt geworden? Oh nein. Ich weiß nicht, ob es in meiner Macht steht. Ach, Sie wissen nicht? Und Sie verlangten eben noch, ich solle meine Waffen ausliefern? Na, das ist wirklich stark. Nun gut, Sie sollen freien Abzug bekommen. Oder einen offenen Kampf. Er drehte sich auf dem Absatz um und ging. Warum haben Sie ihn nicht getötet? Weil ich Besseres zu tun hatte als das. Niemals, niemals, unmöglich. Ich lebe seit vielen Jahren hier. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Von nun an nehmen die Ereignisse einen unaufhaltsamen, schnellen Fortgang. Sie fließen geradezu aus den Herzen der Menschen, wie ein Strom aus einer dunklen Quelle. Und in ihnen sehen wir Jim meist durch Tamp-Itams Augen. Tamp-Itams Augen. Langsam kam mein Herr von der Unterredung mit dem Weißen zurück. Tuan Jim begab sich in das Haus Doramins und blieb dort lange allein. Mit dem Oberhaupt der Bugi. Tamp-Itam hörte seinen Herrn einmal sagen. Ja, ich werde das ganze Volk wissen lassen, dass dies mein Wille ist. Aber ich sprach zu Ihnen, O Doramin, vor allen anderen und allein. Denn Sie kennen mein Herz, wie ich das Ihre kenne, und wissen, was dessen größte Sehnsucht ist. Und Sie wissen auch, dass ich an nichts anderes denke als an das Wohl des Volkes. Hierauf folgte er seinem Herrn ins Fort, wo alle vornehmen Bugi und Einwohner Patusans zu einer Unterredung zusammengerufen worden waren. Ich hoffte auf einen Kampf. Was wäre es anderes gewesen als die Einnahme eines weiteren Berges? In der Stadt hingegen hofften viele, dass die raubgierigen Fremdlinge durch den Anblick so vieler kampfbereiter, tapferer Männer bewogen wurden, abzuziehen. Ein paar Kriegsboote der Bugi lagen in der Mitte des Stroms vor Anker, um den Fluss zu schützen. Als Jim nach seinen Unterredungen mit Brown und Doramin den Fluss überquerte und durch das Wassertor in sein Fort hineinfuhr. Jim! Junge, hier! Komm her! Ach, zum Glück, du bist wieder da. Tuan Jim! Ihr müsst dafür sorgen, dass keiner meiner Söhne durch die Hände dieser Räuber zu Schaden kommt! Hört ihr? Hört ihr, Tuan Jim? Ihnen darf nichts geschehen! Ihnen wird schon nichts geschehen. Lass die Alte in Frieden. Jeder soll sicher sein. Es gab viel Gerede. Und anfangs schwieg mein Herr. Dunkelheit brach herein und ich zündete die Kerzen auf dem langen Tisch an. Die Anführer saßen zu beiden Seiten und die Dame blieb zur Rechten meines Herrn stehen. Mein Herr erklärte den versammelten Häuptern der Bevölkerung: Euer Wohl ist auch mein Wohl. Eure Verluste sind auch meine Verluste. Eure Trauer auch meine Trauer. Wir haben Seite an Seite gekämpft. Ihr kennt meinen Mut. Ich liebe das Land Patusan und die Leute, die darin leben, mit einer sehr tiefen Liebe. Und ich bin bereit, mit meinem Leben für jedes Unheil zu haften, das euch daraus entsteht, dass den wertigen Weißen freier Abzug gewährt wird. Ich glaube, es ist das Beste, diese Weißen mit dem Leben davonkommen zu lassen. Er wandte sich an Doramin. Andernfalls lassen Sie, Doramin, Ihren Sohn Dainvaris, meinen Freund, hereinrufen. Denn dann will ich in dieser Angelegenheit nicht der Führer sein. Man kann ebenso wenig in dem Herzen lesen, wie den Himmel mit der Hand. Dennoch gebe ich meine Einwilligung. Ja, lass sie ziehen. Es ist offenkundig, dass Jim Brown nicht traute. Das denn er war eifrig bemüht, kein Missverständnis aufkommen zu lassen, das in einem Zusammenstoß und im Blutvergießen enden konnte. Dies war der Grund, weshalb er, als die malaiischen Anführer gegangen waren, Jule bat: Bring mir etwas zu essen, ich muss das Fort wieder verlassen, um den Befehl in der Stadt zu übernehmen. Aber Jim, du bist zu erschöpft, um gleich wieder rauszugehen. Es könnte sonst etwas geschehen, das ich mir nie verzeihen würde. Ich bin verantwortlich für jedes Leben in diesem Land. Für uns gibt es keinen Schlaf, Mädchen, solange unsere Leute in Gefahr sind. Wenn du und dein Varys euren Willen durchgesetzt hättet, so wäre heute keiner von den armen Teufeln mehr am Leben. Sind sie sehr böse? Die Menschen handeln zuweilen böse, ohne viel schlechter zu sein als andere. Ich folgte meinem Herrn zum Landungssteg vor dem Fort. Die Nacht war hell, doch ohne Mond. Und der Strom war in der Mitte schwarz, während an beiden Ufern das Wasser den Schein der vielen Feuer zurückwarf. In dieser Nacht musste Tam Etam viel im Kanu paddeln und hinter seinem Herrn herlaufen. Sie schritten die Ränder der Stadt entlang, wo kleine Trupps Wache hielten. Tuan Jim gab Befehle. Ja. Sie gehorchten. Ja, Tuan Jim. Wird gemacht. Ja, Tuan. Wird gemacht, Tuan Jim. Sehr wohl, Tuan Jim. Wird gemacht. Sehr wohl. Zuletzt gingen sie in die Palisaden des Rajas, die eine Abteilung von Jims Leuten in dieser Nacht besetzt hielt. Der alte Raja war mit den meisten seiner Frauen in ein kleines Haus geflohen, das er an einem Nebenarm des Flusses besitzt. Kasim, der zurückgelassen worden war, hatte an der Ratsversammlung teilgenommen, um mit emsiger Beflissenheit die diplomatischen Unternehmungen des vorangehenden Tags hinweg zu erklären. Die Palisaden beherrschten den Ausgang des Priels und Jim beabsichtigte, dort zu bleiben, bis Brown an ihnen vorbeigefahren war. Tam Etams Auftrag lautete, eine Stunde vor Browns Boot den Fluss hinabzufahren und dein Varys förmlich davon in Kenntnis zu setzen, dass die Weißen unbelästigt abziehen sollten. Schon früher am Abend hatte Brown über Cornelius ein gefaltetes Stück Papier von Jim erhalten. Ihnen wird freier Abzug gewährt. Was? Brechen Sie auf, sobald Ihr Boot in der Morgentide flott wird. Freier Abzug? Befehlen Sie Ihren Leuten, vorsichtig zu sein. Na gut. Das Gebüsch zu beiden Seiten des Priels und die Palisaden an dessen Mündung sind mit schwer bewaffneten Männern besetzt. Sie hätten keine Chance. Ich glaube nicht, dass Ihnen ein Blutvergissen liegt. Na dann, Cornelius. Auf Wiedersehen, mein werter Freund. Also nichts wie weg hier. Ich könnte Ihnen etwas erzählen, was Sie interessieren wird. Na und? Weiter stromabwärts warten dein Varys und ein Trupp bewaffneter Bogie-Männer auf Sie. Was? Zunächst kam sich Brown völlig verraten und verkauft vor. Aber nach kurzer Überlegung kam er zu dem Schluss, dass kein Betrug beabsichtigt sein konnte. Es gibt doch einen anderen Weg, um flussabwärts zu kommen, den ich sehr gut kenne. Er denkt wohl, er habe mich unschädlich gemacht, nicht wahr? Ja, er ist ein Narr, ein kleines Kind. Er kam hierher und plünderte mich aus und er brachte alle Leute dazu, ihm zu glauben. Aber wenn etwas geschähe, wodurch sie den Glauben an ihn verlören, wo wäre er dann? Und der Bugi, dein Varys, der unten am Fluss auf sie wartet, Captain, ist derselbe Mann, der sie bei ihrer Ankunft hier angegriffen hat. Man könnte diesen dein Varys und seine Männer natürlich auch umgehen. Ich kenne einen Nebenarm, der breit genug ist, um dein Varys Lager umfahren zu können. Sie werden sich sehr still verhalten müssen. Denn an einer Stelle kommen wir dicht an seinem Lager vorbei. Sehr dicht. Wir können mäuschenstill sein. Keine Sorge. Aber wenn ich Sie hinauslotse, müssen Sie mein Kanu ins Schlepptau nehmen. Ich muss schnell wieder zurück sein. Zwei Stunden vor Tagesanbruch, als Browns Boot aus dem Priel in den Strom glitt, stand Jim auf der Landzunge vor den Palisaden des Rajas. Ein Schatten tauchte im grauen Dunst auf. Einsam, behäbig. Brown am Ruder hörte Jim sagen: Freie Fahrt! Sie verlassen sich am besten auf die Strömung, solange der Nebel anhält. Aber er wird sich bald verziehen. Ja, bald werden wir klar sehen. Und wenn es Ihnen der Mühe wert erscheint, noch einen Tag draußen liegen zu bleiben, werde ich versuchen, Ihnen etwas hinunterzuschicken. Ein Ochsen, Jamswurzeln, was ich kann. Ja, tun Sie das. Und dann entglitten Brown und seine Leute in ihrem Boot. Verschwanden wie Gespenster, ohne den geringsten Laut. Unsichtbar im Nebel. Seite an Seite im Heck, Cornelius und Brown. Vielleicht bekommen Sie einen kleinen Ochsen. Oh ja, Ochsen. Jamswurzeln. Er stahl alles, was ich besaß. Ich nehme an, Sie ziehen einen kleinen Ochsen der Beute vieler Häuser vor. Man möchte Ihnen raten, Ihren Mund zu halten. Oder es könnte geschehen, dass Sie in dem verdammten Nebel über Bord fliegen. Mich über Bord werfen? Das möchten Sie? Aber ich wüsste, wo ich bin. Ich habe viele Jahre hier gelebt. Nicht lange genug, um durch solch einen Nebel sehen zu können. Doch, lange genug auch dafür. Wollen Sie mir weismachen, Sie finden diesen Nebenarm, von dem Sie sprachen, auch blind? Sind Sie zu müde zum Rudern? Nein, weiß Gott nicht. Los hier, raus mit den Rudern. Cornelius übernahm wortlos die Ruderpinne. Ladet die Gewehre. Ich will euch noch eine Gelegenheit geben, mit ihnen abzurechnen, ehe wir gehen. Ihr armseligen Krüppel hier. Lasst sie nicht ungenutzt vorübergehen, hört ihr? Ihr Hunde. Unterdessen hatte Tamp Itam das Ziel seiner Reise erreicht. Er rief seinen Namen, während die letzten Schläge seines Paddels das Kanu auf den Strand trieben. Es war ein großes Lager. Gewehre lehnten in kleinen Pyramiden aneinander. Und lange Speere steckten vereinzelt im Sand, nahe den Feuerstellen. Dein Varys war wach. Sprich, Tamp Itam. Beginnend mit der geheiligten Wendung, die Kunde ist gut. Die Kunde ist gut. Tamp Itam Jims Worte aus. Den Weißen ist erlaubt worden, über den Fluss abzuziehen. Der Befehl zum Aufbruch am Nachmittag wurde gegeben. Danach legte sich Dain Varys wieder hin, ohne die Augen zu schließen. Ein guter Wachposten wurde an der Flussstrecke aufgestellt, an der man jeden Augenblick das Auftauchen des Bootes der Weißen erwartete. Und hier geschah es, dass Brown Rache an der Welt nahm. Heimlich ließ er seine Leute auf der anderen Seite der kleinen Insel gegenüber dem Lager der Bugi an Land gehen und führte sie hinüber. Das Lager lag von einem Ende bis zum anderen offen vor ihnen. Und niemand sah zu ihnen herüber. Na los! Gebt es ihnen! Feuer! Feuer! Aufgeht! Feuer! Feuer! Dreimal feuerten Browns Leute in den Haufen. Ich wusste sofort, was geschehen war. Obwohl ich nicht getroffen wurde, ließ ich mich fallen und blieb wie tot liegen. Aber meine Augen waren offen. Bei dem Klang der ersten Schüsse sprang Dain Varys von seinem Lager auf und rannte auf den Strand hinaus. Gerade rechtzeitig, um bei der zweiten Salve von einer Kugel in die Stirn getroffen zu werden. So rechnete Brown mit seinem schlimmen Geschick ab. Danach brechen die Weißen, von Tamp Itam ungesehen, auf und scheinen dem Gesichtskreis der Menschheit gänzlich zu entschwinden. Es scheint jedoch, dass sie, als sie abzogen, versäumten, Cornelius Kanu loszumachen. Als sich Tamp Itam von den Toten erhob, sah er Cornelius, der zwischen den erlöschenden Feuern und den Leichen am Ufer hinauf und hinunter lief. Plötzlich rannte er zum Wasser hinunter und machte verzweifelte Anstrengungen, eines der Boote der Bugi ins Wasser zu schieben. Danach blieb er stillstehen, starrte auf das schwere Kanu und kratzte sich am Kopf. Und? Was wurde aus ihm? Ich stieß zweimal zu. Als er mich auf sich zukommen sah, warf er sich wütend zu Boden. ließ einen gellenden Schrei aus und schlug um sich. Er kreischte wie eine erschrockene Henne, bis er mein Messer spürte. Dann war er still. Als dies geschehen war, zögerte Tamp Itam nicht länger. Er wusste, wie wichtig es war, dass er als Erster die Schreckensbotschaft ins Fort brachte. Als Tamp Itam wie ein wahnsinniger paddelnd in die Flussstrecke der Stadt einbog, warteten die Frauen, die sich auf den Plattformen vor den Häusern drängten, schon auf die Heimkehr von Dain Varys Kanthal. Jewel! Tamp Itam! Sie haben Dain Varys und viele andere getötet. Was? Schließ die Tore! Doramen! Oh, Doramen, er wird... Ja, aber wir haben alles Pulver in Partusan. Ruf Jim, schnell! Beeil dich! Tuan Jim, ich bin's. Tamp Itam und bringe Nachricht, die nicht warten kann. Es ist ein Tag des Unheils. Tuan, ein verfluchter Tag. Und dann begann Tamp Itam seine Erzählung und versuchte, die Vorgänge in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben. Sprich es aus. Ist er tot? Möge euch langes Leben beschieden sein. Es war der grausamste Verrat. Er rannte bei den ersten Schüssen hinaus und fiel. Nein! Nein. Gut. Stell eine Bootsflotte zusammen. Sie sollen sofort die Verfolgung aufnehmen. Verzeiht, Tuan. Ja, was stehst du noch herum? Vergeude nicht die Zeit. Aber... Was? Es ist für euren Diener nicht sicher, unter die Leute hinauszugehen. Da verstand Jim. Tamp Itam wies ehrerbietig auf die für die Verteidigung zu treffenden Vorbereitungen hin. Jewel kam herein. Aber Jim machte eine Gebärde mit der Hand und sie war betroffen von der darin zum Ausdruck kommenden, stummen, flehentlichen Bitte um Ruhe. Sie trat auf die Veranda hinaus und setzte sich auf die Schwelle, als wollte sie ihn mit ihrem Leib gegen die Gefahren schützen, die von draußen kamen. Später... Gegen Abend trat er an die Tür und rief nach Tamp Itam. Tamp Itam, komm herein. Ja, Tuan. Nun? Es gibt viel Weinen, viel Zorn auch. Das weißt du. Ja, Tuan. Euer Diener weiß und die Tore sind geschlossen. Wir werden kämpfen müssen. Kämpfen? Wofür? Um unser Leben. Ich habe kein Leben. Wer weiß. Mit Verwegenheit und List entkommen wir vielleicht noch. Auch viel Furcht wohnt in der Menschenherz. Tamp Itam ging hinaus, dachte verschwommen an Boote und das offene Meer und ließ Jim und das Mädchen allein. Kämpfe, Jim! Kämpfe! Bitte, bitte! Öffnet die Tore! Ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen. Das Tor! Nach Hause? Öffnet das Tor! Für wie lange, Tuan? Für immer. Aber Tuan... Warum will er nicht kämpfen? Was ist mit ihm? Warum will er nicht kämpfen? Die Sonne neigte sich den Wäldern zu, als Dain Varys Leichnam in Doramins Kampong gebracht wurde. Sie legten ihn Doramin zu Füßen und der alte Mann saß lange Zeit still da und blickte auf ihn nieder. Jeder Mann seines Volkes war voll bewaffnet zugegen, als der alte Nahodar schließlich seine Augen hob. Um diese Zeit blickte Jim, der an einer der Kanonen lehnte, über den Fluss und kehrte dem Haus, dem Mädchen und Tamp Itam den Rücken zu. Plötzlich wandte er sich um. Es ist Zeit, dem hier ein Ende zu machen. Tuan? Willst du kämpfen? Da gibt es nichts zu kämpfen. Nichts ist verloren. Willst du fliehen? Es gibt kein Entrinnen. Und du wirst hingehen? Ja. Du bist wahnsinnig. Oder falsch. Erinnerst du dich noch an die Nacht, da ich dich bat, mich zu verlassen und du sagtest, du könntest es nicht? Es sei unmöglich, unmöglich. Erinnerst du dich noch daran, dass du sagtest, du wolltest mich nie verlassen? Ich forderte kein Versprechen. Du gabst dein Versprechen von dir aus. Genug. Mädchen, ich bin es nicht wert, jemandem anzugehören. Zum letzten Mal willst du dich nicht zur Wehr setzen. Nichts kann mir etwas anhaben. So werde ich dich halten. Du bist mein. Lass mich. Jim. Komm, Tam Itam. Tuan, schau zurück. Aber Jim stand schon im Kanu und hatte das Paddel in der Hand. Du bist falsch. Verzeih mir. Nie. Als sie das andere Ufer erreichten, verbot ihm sein. Ihm weiter nachzukommen. Aber Tam Itam folgte ihm dennoch in einiger Entfernung den Weg zu Doramins Kampong hinauf. Doramin saß riesenhaft und verzweifelt in seinem Lehnstuhl, mit zwei Feuersteinpistolen auf den Knien. Vor ihm eine bewaffnete Menge. Als Jim auftauchte, wandten sich auf den Ruf eines unter ihnen alle Köpfe um. Die Menschenmasse teilte sich nach links und rechts und er schritt durch eine Gasse abgewandter Blicke. Da kommt er. Er ist gekommen. Er hat einen bösen Zauber. Alles gut. Aber er hat uns von Sheriff Ali befreit. Dennoch hat es versprochen. Jeder soll sicher sein, hat er gesagt. Doramin hob nicht den Kopf. Und Jim stand eine Weile schweigend vor ihm. Er hat mit seinem Kopf gehandelt. Ja. Er ist gekommen. Mit meinem Kopf. Doramin. Ich komme in Trauer. Ich komme bereit. Und unbewaffnet. Der schwerfällige alte Mann, der seine große Stirn wie ein Ochse unterm Joch senkte, machte eine Anstrengung, sich zu erheben und umklammerte die Feuersteinschlosspistolen auf seinen Knien. Und dann, während Jim entblößten Hauptes erstarrt im Lichtschein der Fackeln stand, hob Doramin sich mit dem linken Arm schwer auf den Rücken eines Jünglings stützend, bedächtig seinen rechten Arm und schoss dem Freund seines Sohnes durch die Brust. Und das ist das Ende. Ist er zufrieden? Ganz. Ganz? Jetzt? Jetzt? Frage ich mich. Und das ist das Ende. Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Aus dem Englischen von Fritz Lorch. Mit Erzähler Andreas Fröhlich. Jim Sebastian Utzendowski. Marlow Felix von Manteuffel. Stein Dietrich Holinderbäume. Cornelius Santiago Ziesma. Jewel, Linda Blümchen. Brown, Jan-Gregor Kremp. Tamp Itam, Michael Rotschopf. Doramin, Thomas Balou Martin. Dein Varis, Bastian Korff. Empfänger des Pakets von Marlow, Wolfram Koch. Kapitän der Patna, Ferdinand Dörfler. Erster Ingenieur, Luc Veit. Zweiter Ingenieur, Imme Aldag. Captain Brierly, Kilian Land. Jones, Brierlys erster Offizier, Thomas Anzenhofer. Chester, Thomas Leubel. Ekström, Edgar M. Bülke. Reismühlenbesitzer, Christian Clichard. Französischer Offizier, Pierre Siegenthaler. Kapitän von Mr. Steins Brigantine, Martin Rentsch. In weiteren Rollen Walter Renneisen, Heinrich Giskis, Petra Fehrmann, Frank Berge, Rainer Dachselt, Johanna Engel, Uli Höhmann, Jonathan Lutz, Nora Solcher, Cedric Stern und Yannick Sturm. Komposition Felix Rösch. Eingespielt vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Christoph Konz. Musikaufnahmen Christoph Klaassen, Johannes Müller, Lutz Keller und Stefan Emrich. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Dramaturgie Cordula Huth. Ton und Technik Ursula Portyra, Julia Kümmel, André Buscharepp und Barbara Hingst. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Hörverlag 2022.